Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn von den Toten erweckt hat, sowie alle Brüder, die bei mir sind an die Gemeinden von Galatia. Gnade euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst dahingegeben hat um unserer Sünden willen, um uns zu befreien aus dieser gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen Gottes unseres Vaters, sein ist die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr so schnell übergeht von dem, der euch durch Christus Gnade berufen hat, zu einem anderen Evangelium, und es gibt doch kein anderes, sondern nur gewisse Leute, die euch verwehren und das Evangelium Christus verkehren möchten. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündete, als wir euch verkündet haben, flucht darüber. Wie wir es früher gesagt und ich es eben wieder sage, wenn jemand euch Evangelium verkündet, anders als ihr es empfangen habt, flucht darüber. Heißt das nun Menschen zu liebreden, oder Gott? Oder trachte ich Menschen zu gefallen? Ja, wenn ich noch den Menschen gefallen wollte, so wäre ich nicht Christus Diener. Ich erkläre euch aber, Brüder, in Betreff des Evangeliums, das ich verkündet habe, dass dasselbe nicht Menschensache ist. Habe doch auch ich es nicht von einem Menschen empfangen, noch durch Unterricht gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesus Christus. Ihr habt ja gehört von meinem einstmaligen Wandel im Judentum, wie ich die Gemeinde Gottes ganz besonders verfolgt und sie verstört habe, und habe es im Judentum vielen Kameraden meines Stammes zuvor getan, als übertriebener Eiferer, der ich war, für die Überlieferungen meiner Väter. Als es aber dem, der mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn an mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Heiden verkünde, da wandte ich mich sofort nicht auch noch an Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging nach Arabia und kehrte dann wieder zurück nach Damaskus. Nachher, 3 Jahre später, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und verweilte bei ihm 15 Tage. Einen anderen von den Aposteln habe ich nicht gesehen, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch da schreibe, siehe, es ist vor Gottes Angesicht, dass ich nicht lüge. Nachher kam ich in die Gegenden von Syria und Kilikia. Den christlichen Gemeinden in Jude blieb ich aber von Person unbekannt. Nur durch Hörensagen wurden sie inne, unser einstiger Verfolger, der verkündet nun den Glauben, den er einst verstört, und sie priesen Gott um meinetwillen.